And but I'm fluent in English and Canadian, Australian, and a little little English. Okay. Wir können fließend die englischen Länder besprechen. I'm going to record this and then podcast it for the people back at home because they regularly don't believe I actually do anything. And if I'm coming to Germany, they really don't believe I'm doing anything. So, er nimmt das, was er heute sagt, auf und wird es dann als Podcast veröffentlichen für die Leute, die in Minneapolis zu Hause sind, weil die immer nicht glauben, dass er was arbeitet. Vor allem dann, wenn in Deutschland irgendwie Urlaub ist, dann denken die, okay, der schafft dann sowieso nicht. But it's a real pleasure to be with you, and I want to tell you a little bit of how people from the United States would think about people over in Europe, and why that's important. Okay. Also, er freut sich sehr, dass er hier ist, und will uns auch ein bisschen was darüber sagen, wie Leute in Amerika über Europäer denken, weil er denkt, dass es wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Now, I've been hearing from some people here that there's quite an influence of American Christianity on the thinking of German expressions of faith. Also, er hat von Leuten hier in Deutschland gehört, dass es einen Einfluss gibt von der Art, wie in Amerika Gemeinde gemacht wird, wie Theologie betrieben wird, auf das, wie wir es hier heute in Deutschland machen. If I go too fast or too long, just listen. But in the United States, there is really a feeling that the future of Christianity is going to be better seen in the European expression than in the North American expression. In Amerika gibt es ein Gefühl dafür, dass die Zukunft des christlichen Glaubens eher in den europäischen Ausdrücken zu sehen ist, als in dem, was sie in Nordamerika haben. And what that's about is the belief that much of Europe has already become post-Christian or certainly post-church in its expression of the interaction between culture and religion. Das liegt vor allem daran, dass hier in Europa eher die postchristliche Zeit ist oder die Zeit, wie man sagt, so nach der Kirchenzeit. Und deswegen haben sich die Ausdrücke da schon verändert, wie man im Glauben lebt. And there are people who in the United States who recognize that too much of an American version of Christianity is not a good thing, and we would learn a lot from interacting with people who have had to look more closely at the interaction between culture and Christianity than what you do in the United States, because in the United States there's so much weaving together. So. Das war ein langer Satz. Also es ist für das ganze Team, was mit der Kultur und den Glauben zusammenbringt, eben wichtig für sie hierher zu schauen, weil es hier schon viel mehr verbunden ist. Als dort würde ich jetzt für kurz mal hoffentlich den Sinn wiedergeben. So I think there's maybe a sense that from the people back home who know that I'm here, they're hoping that I will learn a lot from you, and I'm hoping I'll learn a lot from you. Die Leute bei ihm zu Hause in Amerika, die denken, dass er viel hier von uns lernen kann, und er hofft es auch, und er glaubt auch, dass er hier einiges lernen kann in der Zeit. But then at the same time, you've been invited to a day where you come and listen to an American tell a version of what's happening in the United States. Und wir sind ja hier heute eingeladen, um auf einen Amerikaner zu hören, wie er oder wie sie den Glauben in Amerika leben. And so my hope would be that instead of feeling like I have a lot to offer to you or you have a lot to offer to me, and that's sort of making an uncomfortable feeling, that rather we just be people who want to live well with God in the world, and that we would have a time today to share that with each other and not worry about whose expression of Christianity might be the more useful one. Okay. Möchte eben nicht, dass es so eine komische Erwartungshaltung gibt und deswegen so ein unangenehmes Gefühl heute, sondern dass wir einfach hier sind als Menschen, dass wir einfach hier sind und sagen, okay, wir lernen voneinander, aber wir sind alle unterwegs mit Gott und wir entscheiden nicht, welcher Ausdruck des Glaubenslebens jetzt der bessere ist oder so, sondern wir lernen einfach in dem, wie wir als Menschen nachfolgen voneinander. So hopefully we'll share, we'll learn from each other, we'll talk back and forth and we'll all sort of be ahead for that and feel that God's activity in the world is recognizable no matter where someone lives. Und so hofft er, dass wir einfach hier so gemeinsam miteinander arbeiten, ein bisschen über die Sachen reden und dabei feststellen, dass das, was Gott macht, wie Gott handelt, auf der Welt an verschiedenen Orten zusammenkommt und wir so voneinander lernen können. So for the first part of the morning, what I thought I would do is share a bit of our story and for you to catch up on where we are and then to hear a bit of your stories, talking to each other and talking back to me about where you are so we can sort of get that feeling like the beginning of a dance, who wants to dance with whom, in what ways. Okay. Und so werden wir in der ersten Session jetzt hier heute Morgen aber er erst ein bisschen von seiner Geschichte erzählen, von dem, wie sie auf dem Weg dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Wir werden ein bisschen darüber reden, wir werden unsere Beiträge bringen können. Es ist so, vom Bild her, wie am Anfang, wenn man irgendwo auf einer Tanzveranstaltung ist, wo man so ein bisschen abcheckt, okay, wer tanzt mit wem, wie wird es so laufen. Okay, this should be... Who's that? Okay. Good grief. Sorry. I do know how to use this. It really is. Shouldn't be a big deal. Also eigentlich weiß er, wie man damit umgeht. There. Okay, so this is my family. We took this picture a few months ago when we were on vacation in Maui, Hawaii. Yeah. Das ist seine Familie. Das haben sie vor ein paar Wochen aufgenommen, als sie in Maui, in Hawaii im Urlaub waren. So just, I don't know, 2 months ago we were in Hawaii and now we're here, so people back from our community think that I just run around the world enjoying myself everywhere I go, which is why I have to prove that I have to work today. So I'm the tall one. Then the one over on this side in the white shirt, that's my wife Shelley. Also er ist der Große, das haben wir wahrscheinlich schon alle vermutet. Mit dem weißen T-Shirt ist seine Frau Shelley. Her maiden name is Rasmussen. Also ihr Mädchenname ist Rasmussen. And her father's family, her grandmother on her father's side was from Germany and came to the United States in the 1920s. Also ihre Großmutter von väterlicher Seite kam aus Deutschland. Und ist so 1920 in den 20er Jahren nach Amerika ausgewandert. So she's excited to be here and feels like this is where her people come from, even though she doesn't know where that is, where in Germany. It's just sort of Germany. So she's running around pretending that every town is going to be her hometown. while she's here. Sie freut sich sehr, dass sie jetzt hier in Deutschland ist. Sie ist also auch in Karlsruhe gerade, nicht heute jetzt hier dabei. Und weiß nicht ganz genau, aus welcher Stadt ihre Vorfahren kommen, und deswegen läuft sie durch jede Stadt und denkt, ah, vielleicht ist es ja die Stadt, aus der wir kommen. We got in yesterday morning and spent the day yesterday in Baden-Baden. Sie sind gestern Morgen in Frankfurt angekommen und haben den Tag in Baden-Baden verbracht. I didn't tell him Frankfurt, but you did. I heard you. I caught you on out. He's adding things in, isn't he? I can tell. He's gonna. I'm kidding. So we went to the spa yesterday, the traditional spa. The Roman sort of spa, and just had a great time. Sie waren dort in so einem Mineralbad, in so einem aus der römischen Zeit alten Thermalbad, und haben dort eine gute Zeit verbracht. So today, standing inside of a room listening to myself talk won't be anywhere as good as yesterday, but we'll make the best out of it. Right? I mean, that spa was... Also heute, wenn er hier steht in so einem Raum und sich selber zuhört, wie er redet, wird nicht ganz so entspannt sein wie gestern in dem Thermalbad. Over here on this side, she's a little dark, but that's our daughter Michonne. Also die etwas dunkel ist durch den Schatten, es ist eine Tochter. Den Namen habe ich nicht verstanden. So that's Shelley. I forgot that I had these other pictures on here. That's Michonne. She's 16 years old. Das ist Michonne, das ist eine Tochter, sie ist 16. And that's her. That's Taylor. He's 15 years old. That's him. That's Ruben. Das ist Ruben. And that little guy is Chico. Und der an den Haaren rumspielt ist Chico. And Chico and Ruben were boys that we adopted into our family 6 years ago when they were 6 and 8 years old. Also die beiden letzten haben sie vor 6 Jahren adoptiert? They're foster children. I don't know how you'd say that in German. They were orphans. Mm-hmm. So the government came in and took them away from their family. and put them into a foster home, which in the United States, I don't know if they do that here. They don't go to an orphanage, they live inside someone's home. Also diesen foster children, weiß nicht ganz genau, wie man das... Pflegekinder. Ah, genau, Pflegekinder, die sie aus den Familien rausgenommen haben, aber die sind nicht Waisen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also sind keine Waisen, sondern sind aus den Familien rausgenommen, wahrscheinlich wegen den Familienverhältnissen. What happened was the foster home was our next door neighbors. So when we moved into our house, they were living right next door to us. Also die waren in so einem Heim für Pflegekinder und das waren quasi ihre Nachbarn. Als sie dort gewohnt haben, waren die immer nebenan. And when we moved into our house, it was part of our starting of this church that we started 6 years ago called Solomon's Porch. Also vor 6 Jahren, als sie in das Haus gezogen sind, haben sie auch mit der Gemeinde angefangen. Ich würde sagen, das heißt das Tor Salomons, aber Solomon's Porch. Genau, das war vor 6 Jahren. And one of the ways that we had talked about wanting our church to be different was that we wanted to be religious people who were useful in the world. Also was ihnen wichtig war, wieso ihre Gemeinde anders sein sollte als das, was sie davor gekannt haben, war, dass sie religiöse Menschen, würden in Deutsch wahrscheinlich anders sagen, besser, oder Gläubige sein wollen, die für die Umgebung oder für die Gesellschaft nützlich sind. And the reason we talked about usefulness was that a lot of the Christianity that we were familiar with, especially evangelical Christianity in the United States, talks about a personal relationship with God, but not really about how you're engaged and useful in the world. It was more like you recruit people in, then they get changed, and the church is this clustered place away from the rest of the world. Das kommt daher, weil in der normalen christlichen Szene, also in der evangelikalen Szene, oft davon geredet wird, wie es also persönlich ist, wie es ist, selber erlöst zu sein, und nicht so sehr, okay, wie läuft es in die Gesellschaft, wie läuft es zusammen? Es ist mehr so ein geschlossenes System, abgeschottet von der Gesellschaft, abgeschottet von dem, was normal passiert im Alltag. And so we used a part of the Bible from the book of James as one of the places to explain to people what we were talking about. Sie haben dafür eine Stelle aus dem Jakobusbrief genommen, um zu erklären, was ihnen wichtig ist, über was sie nachdenken, was sie reden. And that passage said that religion that God finds good is that you care for orphans and widows in the world. Und in dem Abschnitt heißt es, dass die Religion oder die Nachfolge, die Gott gut findet, sich um die Waisen und die Witwen kümmert. And so for about a year we had used that idea and that passage to tell people this is the kind of church that we want to be, one that's useful in the world and cares for orphans and widows and not just a church that's good for the participants in the church. Also wir haben ungefähr ein Jahr lang immer darüber geredet, dass ihnen eben darum geht, eine Gemeinde zu sein, eine Gemeinschaft zu sein, die für Waisenkinder und Witwen sorgt. So then we moved into this house and there's orphans living right next door to us. And we had to ask the question, did that mean that we would literally take orphans into our family or was this just a theological idea that we had? Und dann sind sie in ein Haus gezogen, wo eben nebendran diese weißen Kinder gewohnt haben. Und haben sie sich überlegt, ist es jetzt nur eine theologische Idee, die wir halt gerne denken und wie wir uns definieren? Oder hat es praktische Konsequenzen? Müssen wir vielleicht Weißen aufnehmen? And so for us, the practice of theology and life needed to be the same thing. And so it just made sense that what God had for us was for Ruben and Chico to move into our family. Also sie haben gesagt, dass es zusammenkommen muss, die Theologie und das, was wir praktisch leben. Und so war es die natürliche Folge dessen, dass sie Chico und Ruben in ihre Familie aufgenommen haben. So we didn't go out into the world and try to find or save every orphan or every widow that is alive in the world. Also sie sind nicht irgendwie in die Welt ausgezogen und haben gesucht, ob sie jede Witwe und jedes Waisenkind holen können, um ihnen zu helfen. And we never even actually thought as a family that we would adopt children. We had 2 children of our own and that was sort of that. Und als Familie haben sie nie darüber nachgedacht, überhaupt Waisen aufzunehmen, weil sie hatten ja schon 2 eigene Kinder und dann war es als Familie auch okay. But then the story of who we knew we wanted to become as a family and as a church, was met with the people who actually lived right next door to us. Aber die Geschichte, wer wir als Familie waren und wie wir auch als Gemeinde gelebt haben, ist zusammengekommen mit dem, dass eben diese Waisenkinder nebenan gewohnt haben. And the reason I tell you that is that most of what I'll describe over the next few hours about the way that we're living out Christianity is in that very same paradigm, you know, that we're in that very same view. That we have this sense God wants something from us, we're going to live, and as that opportunity presents itself, then we take the next step. Ich erzähle euch das deswegen, weil es mit unserer Welt sich zu tun hat. Wir leben und dann merken wir, Gott bringt uns was, das zu unserem Leben passt oder das er dazu stellt, und dann machen wir das. Es ist nicht so sehr, dass man vorplant und dann so ganz bewusst die Sachen verfolgt, sondern das kommt eben dazu. And that's for us in the United States, that's a little different than how most churches function, which is to make a plan, recruit people to help you fulfill that plan, and then execute the plan. Mm-hmm. Und das ist eben ein anderes Vorgehen als das, was in Amerika üblich ist, dass man einfach einen Plan macht, dass man Leute dafür gewinnt, diesen Plan zu verfolgen, und dann eben Schritt für Schritt den Plan lebt. What we're saying is not what is our plan, but who are we and where is God moving us in the world. So we're asking the question not about what our plans are and how people can fulfill those plans, but who we are and what that might allow us to recognize and to notice about God in the world. Also wir fragen nicht nach dem Plan, sondern wir fragen, wer sind wir und wie ist der Weg, den Gott uns führt. Was erkennen wir unterwegs? So it's a theology of embodiment, where people matter and the embodiment, the actual lives of people matter. Also es ist eine Theologie der Fleischwerdung, sag ich mal, wo die Menschen zählen, und das, wie sich das Leben dann wirklich gestaltet. So, I'll show you a little more of our family.